Schillers-Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Dresden, 12. September 1785. Vom Goldenen Engel, Nr. 4, eine Treppe. Guten Morgen in Dresden, lieber Körner. Die vorige Nacht um 12 Uhr kam ich hier an. Meinen Brief vom 10. September hast du hoffentlich erhalten, da ich nicht weiß, ob du in der Stadt oder im Weinberge zu finden bist, so schicke ich dieses Billett nach deinem Hause. Sei so gut und schicke mir vor allen Dingen den Burschen zu, weil ich ihn brauche. Lass mich durch ihn zugleich erfahren, gegen welche Zeit ich euch drei allein beisammen finden kann. Deine Frau und Dorchen grüße tausendmal. Wie schlägt mir das Herz, euch wieder so nahe zu sein, euch so bald wieder zu sehen. S.